Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Das kommt dieses Mal von Rosemarie Bölz und trägt den Titel BRD Nein, danke. Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr. Ich weiß nicht, ab wann die da so abgespaced sind. Ich habe das erste Mal mitbekommen, das war vor 3 Jahren. Zu Silvester draußen auf der Straße haben wir uns alle getroffen. Und da hatten die eine Flagge draußen, so eine ganz komische. Und dann frage ich ihn so, ob er irgendwelche Computerspiele macht. Und zwar mit nordischen Göttern oder irgend sowas. Nein, nein, nein, das ist ernst. Wir wollen also hier mit Deutschland nichts zu tun haben. Und wir haben unser eigenes Land, ihren eigenen Staat. Ja, wir haben auch eigene Papiere, Pässe, eigene Reisedokumente, eigene Fahrzeugpapiere. Da habe ich gesagt, in was für einer Welt leben Sie denn? Sie kommen doch damit nichts, kommen Sie durch. Sie tun die ganze Infrastruktur hier in Anspruch ja auch nehmen. Und dann habe ich bloß zu meiner Frau gesagt, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das sind Gehirnamputierte. Reichsbürger. Sie gelten als Phänomen oder Bewegung, als Querköpfe und verwirrte Einzelgänger. Hier der kleine Mann im Faschingskostüm, der sich selbst in seinem Wohnzimmer mit Zepter und Krone zum Herrscher König Wolfgang I. ausruft. Dort der Reichsbürger, der mit grünen Kfz-Schildern durch die Gegend fährt, worauf in Großbuchstaben nur Mensch steht. Die Reichsbürger, die an Chemtrails glauben und Vorträge gegen Impfungen halten. Die keine Steuern zahlen und die Souveränität Deutschlands in Frage stellen. Die als Selbstverwalter ihr eigenes Territorium abstecken, das sie mit der Waffe verteidigen. Die extrem rechts verbandelt sind. Die Grenzen sind fließend und meist greift eins ins andere. Was sie grundsätzlich alle eint, ist die Ablehnung von Staat und Verfassung, von Recht und Gesetz. Reichsbürger beziehen sich auf vergangene Reichsgebiete in den Grenzen von 1871, 1914 oder am beliebtesten von 1937. Die Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Die ist ein Konstrukt der Alliierten, ist bis heute Besatzungszone. Wahlweise eine GmbH mit der amtierenden Geschäftsführerin Angela Merkel. Die Reichsbürgerbewegung ist keine neue Bewegung. Wir haben eigentlich schon nach 1945 Rechtsextremisten, die diese Reichsidee weiter forciert haben, dass eben das ewige Deutsche Reich weiter bestehen würde und dass man das auch erstreiten sollte. Und wir haben so Mitte der 80er Jahren Reichsbürger ohne rechtsextremen Kontext, die aber schon diese Idee des Reiches für sich auch wieder neu entdeckt haben. Andreas Speit ist Herausgeber und Mitautor des 2017 erschienenen Sammelbands Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr. Bis zum Oktober 2016 haben weder Politik noch Polizei oder Justiz diese sogenannten Spinner ernst genommen. Selbst die Meldung des Gerichtsvollzieherverbands, der aufgrund seiner aggressiven Klientel bereits 2016 von bundesweit 40.000 Reichsbürgern ausging, regte niemanden auf. Bis ein Reichsbürger im nordbayerischen Georgensgmünd bei einer Hausdurchsuchung einen jungen Polizeibeamten erschoss. Da war Schluss mit putzig. Seit dem Mord im Oktober 2016 in Georgensgmünd zählt man also und entdeckt nicht nur die kleinen, abgehängten, biografisch geknickten Einzelschicksale wie den Polizistenmörder unter der Reichsbürgerfahne, sondern ganz bürgerlich integrierte Ingenieure, Verwaltungsbeamte, Hochschullehrer, Bundeswehrsoldaten, Polizisten. Zum Beispiel den ersten Polizeihauptkommissar Harald Schreier, Seminarleiter im Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Einring im Chiemgau. Im Februar 2016 hielt er einen Vortrag vor der Heimatgemeinde Chiemgau, einer inzwischen auch vom Bayerischen Verfassungsschutz anerkannten Reichsbürgergruppe. Xaver Eichstätter vom Online-Portal Chiemgau24 ist wohl der einzige Journalist, der ganz offiziell an einem der zweiwöchigen Stammtischtreffen der Heimatgemeinde teilnehmen durfte, um darüber zu berichten. Vielleicht war es auch ein verschwörungstypischer Denkfehler des Pressesprechers der Heimatgemeinde Chiemgau, dass sie und Chiemgau24 ganz nah beieinander sein müssten. Im Februar 2016 also fuhr der junge Lokalredakteur zum Brandlwirt ins 450-Seelendorf Hemhof im schönsten Oberbayern und staunte nicht schlecht. Im Festsaal hing noch die Faschingsdeko. Um ihn herum saßen etwa 70 normale, eher biederleger gekleidete, eher ältere Männer und Frauen, als der Versammlungsleiter stolz Polizeihauptkommissar Harald Schreier von der Polizeiakademie in Einring als Redner vorstellte. Die Überschrift über Schreyers Vortrag war eigentlich das, wie sich die Reichsbürger von der Heimatgemeinde der Polizei gegenüber verhalten sollten, wenn es zu Kontrollen kommt, wegen den grünen Nummernschildern zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang, weil da natürlich auch Rückfragen gekommen sind aus dem Publikum, ja, wir haben so oft Probleme mit der Polizei und wie kommt es jetzt, dass du bei uns bist und uns aufklärst und so weiter. Und in dem Zusammenhang hat sich der Herr Schreyer eben auch als Bindeglied zwischen der Heimatgemeinde und der Polizei bezeichnet. Es war klar, so Xaver Eichstätter, dass da ein Gesinnungsgenosse vor ihnen steht, dem seine Meinung mehr wert war als sein Diensteid. Er stand da mit breiter Brust vor den Leuten. Ja, das sei ihm egal. Er würde das schon durchstehen und er hätte schon im Kreuz, dass er seine Meinung vertritt und trotzdem bei der Polizei bleiben kann. Karrierepolizist Schreyer hatte nämlich schon einmal Ärger mit seinem Dienstherrn. Der eloquente und vielbeschäftigte Trainer, neben seinem Beamtenjob hat er auch erfolgreich in der deutsch-schweizerischen Consulting-Agentur On the Way Events gearbeitet, trat schon 2015 beim einschlägig rechtsesoterischen YouTube-Kanal Bewusst TV des ebenso einschlägig bekannten Moderators Joe Conrad auf. Zweimal in der Woche ist Bewusst TV im Internet als kurzgefasst Quatschbude zur Verbreitung des Reichsbürgergedankenguts auf Sendung. Schreyers zweistündiges Interview in Bewusst TV über seine weit ausholenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Staat- und Polizeihoheit aber hatte keine Konsequenzen. Erst nach Xaver Eichstätters Bericht wurde der 58-jährige erste Polizeihauptkommissar bei vollen Bezügen als Seminarleiter in Einring freigestellt. Das Disziplinarverfahren dauert. Harald Schreyer hat Widerspruch eingelegt. Xaver Eichstätter zitiert aus seinem Notizblock, was der hochrangige Polizeibeamte vor der Heimatgemeinde Chiemgau im Februar 2016 zum Besten gab. Immer mehr Flüchtlinge kommen, die Gesellschaft wird immer instabiler, immer mehr Leute sind unzufrieden mit der politischen Situation in Deutschland. Ja, was kann man denn machen, ist der Herr Schreyer gefragt worden. Und da gab es dann eben auch eine interessante Antwort, wenn sich immer mehr solcher Netzwerke gründen, dann zerbröselt das System irgendwann. Und mit solcher Netzwerke war klar, dass er Gruppen wie die Heimatgemeinde Chiemgau meint. Von den 2018 bundesweit rund 19.000 registrierten Reichsbürgern lebt jeder vierte ausgerechnet im, wie es in der staatlichen Eigenwerbung heißt, Sicherheitsland Nummer 1, nämlich in Bayern. Weil wir intensiver als andere Bundesländer kontrollieren, entdecken wir auch mehr, preist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann seine harte Linie. Einheitliche Überwachung, konsequenter Waffenentzug. Dabei rechnet er im September noch mit anderen Zahlen. Nein, wir unterschätzen die nicht, sondern wir gehen ja konsequent vor. Und im Moment über 3.000 Personen, die wir in Bayern dem zuordnen, sind eine schon erhebliche Zahl. Auf der anderen Seite 3.000 von 13 Millionen Menschen, die in Bayern leben, ja nun auch nach wie vor eine verschwindend kleine Minderheit. Und deswegen bin ich sicher, dass unser Rechtsstaat mit denen fertig wird. Alles im Griff, behauptet Joachim Herrmann. Das Dilemma sei, dass sie nicht organisiert seien mit Mitgliedschaft, Vorstand und so. Man registriere eben die unterschiedlichsten Ausprägungen von Reichsbürgern. So steht es im Bayerischen Verfassungsschutzbericht von 2017, wo sie zum ersten Mal erwähnt werden. Aber warum eigentlich in einem dürren Extrakapitel zwischen 40 Seiten Rechtsextremismus und 60 Seiten Linksextremismus und nicht einfach unter dem Gesamtkapitel Rechtsextremismus? Der zuständige bayerische Innenminister. Weil sie eben eine ganz eigene Art haben. Wir müssen in allen Bereichen differenzieren. Wir differenzieren auch auf der linken Seite. Und da kann man auch nicht jede antifaschistische Gruppierung und mit jeder marxistisch-leninistischen Gruppierung oder was auch immer in einen Topf werfen. Während die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, vehement fordert, nicht nur mit Repression, sondern auch mit Aufklärung der ideologisch vernetzten, demokratiezersetzenden Reichsbürgergefahr zu begegnen, bleibt die Frage, wie man überhaupt an die Reichsbürger rankommt. Wie auch die Recherche zu dieser Sendung gezeigt hat, scheuen sie nämlich die Öffentlichkeit, die nicht von ihnen selbst produziert wird. Erster Versuch. die Ortschaft Landsham, Gemeinde Plining, 20 Kilometer östlich von München Richtung Niederbayern. Knapp 2200 Einwohner, viele Pendler, viele Zugezogene. Auf der Hauptstraße donnert der Durchgangsverkehr. Das bescheidene Haus Nummer 15 liegt etwas abgeschottet hinter mächtigen Bäumen und Sträuchern in einer Öko-Oase mit kleinem Gewächshaus im Garten und Sonnenkollektoren auf dem Dach. Hier also residiert das Innenministerium des Bundesstaats Bayern. Genauer, die 49-jährige Monika Sedlmeier firmiert unter dieser Adresse laut Internet als Innenministerin, ihr 51-jähriger Lebensgefährte Georg Zellermeier als Minister für Besonderes. Er ist erst vor einigen Jahren in das Haus von Mutter Sedlmeier gezogen, das jetzt laut Internet zugleich die zentrale Verwaltung im selbsterklärten Bundesstaat Bayern ist. So steht es auch auf dem Briefkasten, inklusive Fantasiewappen des Fantasiestaats. Bundesstaat Bayern, Bundesstaat Baden, Bundesstaat Württemberg, Bundesstaat Sachsen. Sie gehören irgendwie alle zum Staatenbund Deutsches Reich. 4 Razzien im letzten Jahr wegen Banden- und gewerbsmäßig begangener Urkundenfälschung in 40 Wohn- und Geschäftsräumen in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen ergaben zudem eindeutige Anhaltspunkte für den Aufbau einer eigenen Finanzverwaltung und eines Gewerbeamtes innerhalb der, wie es heißt, gut vernetzten Reichsbürgerbewegung. Der Handel mit den Fantasieausweisen aus der Landshammer Wohnzimmer, pardon, Bundesdruckerei, floriert bestens. Ein sogenannter Staatsangehörigenausweis kostet zum Beispiel 42,50 Euro. Die Stempelsteuer für den Reisepass 79 Euro. Umgerechnet laut Tabellenliste im Internet 7 Reichsmark 90. Es läuft bei den Reichsbürgern eben alles über das Internet. Durch das quietschende Holztor geht es hinten die Holztreppe hoch, am Wäschekorb vorbei. Die Tür steht etwas offen, dahinter das abgedunkelte Wohnzimmer. Klingeln. Die Innenministerin kommt an die Tür, freundlich, neugierig, einem Gespräch gar nicht so abgeneigt, als auch schon ihr Lebensgefährte wenig freundlich die Reporterin anherrscht, dass sie nicht mit Journalisten reden und sofort sein Grundstück zu verlassen sei. War wohl nicht der richtige Zeitpunkt, so kurz nach der letzten Razzia. Ein paar Wochen später ein weiterer Versuch. Hallo. Sie waren schon mal da, ja? Ich war schon mal da. Ich will nicht mit Ihnen sprechen. Immer noch nicht. Das ist alles veröffentlicht. Sie können nachgucken. Also, es gibt keine Statements dazu. Ganz einfach. Danke. Wiederschauen. Aber Sie müssen doch auch interessiert sein, dass man informiert wird. Ja, ja, ist gut. Bürgermeister Roland Frick kann sich den Ruhm sparen, ein Innenministerium in seiner Gemeinde zu haben. Er ist erleichtert, dass es nur 2 Leute sind und bei den Razzien Drucker und Computer aber keine Waffen gefunden wurden. Dennoch rät er der Reporterin, nicht unbedingt allein zum Haus des Innenministeriums zu gehen. Sowieso erzählt Roland Frick viel lieber von der überwältigenden Hilfsbereitschaft seiner Landgemeinde für die vielen Flüchtlinge im Sommer 2015. 65 pro Woche, die zu ihnen über die österreichische Grenze kamen. Der gestandene, seit 16 Jahren amtierende Bürgermeister, der noch das C und S und U seiner Partei lebt, ist ratlos. Man kennt sich doch. Die Monika ist hier geboren und aufgewachsen, im Dorf verwurzelt. Ihr Lebensgefährte an sich unauffällig. Und dann das. Ich meine mich zu erinnern, das war im Sommer 2014. War eine Frau, ein Mann da. Und haben halt gemeint, ich sollte ihren Ausweis nehmen, beziehungsweise sie übergaben mir ein Schriftstück, dass sie den Freistaat Bayern nicht anerkennen. Ich kannte ja die beiden von der Gemeinde her und dachte erst, das ist ein Joke. Das war es aber nicht, die waren sehr penetrant. Also ich habe mir wirklich lange Zeit genommen, aber ich möchte es mal so sagen, die beiden waren so beratungsresistent. Sie müssen das annehmen, war die Aussage. Dann sage ich, ich muss gar nichts. Ja, Sie sind Bürgermeister, Sie müssen. Dann sage ich, nein, ich muss nichts und ich nehme auch nichts an. Und dann sind sie gekommen. Und dann haben sie aber unten im Haus jemanden erwischt und haben das abgegeben. Und das, ja, seit der Zeit haben wir den Personalausweis und den Reisepass da, den keiner mehr will. Reichsbürger, zweiter Versuch. Unterthingau, Landkreis Ostallgäu. Tatsächlich liegt Unterthingau von München aus im Westen, gute 120 Kilometer entfernt. Schönstes Voralpenland. Auch hier steht die Kirche mitten im Dorf. Gut 1700 Einwohner, eine durch junge Familien und Zugezogene, inklusive 40 Flüchtlinge prosperierende, mit vielen Vereinen ausgefüllte Dorfgemeinde. Gegenüber am Kirchenweg liegt der Funkerhof, ein riesiges Bauerngehöft. 248 Quadratmeter Wohnfläche, 4000 Quadratmeter Grund. Hinter dem Haus im idyllischen Garten mit Gewächshaus und freilaufenden Hühnern ist eine Sphärenharmonieanlage aufgebaut. Chemtrails, im Reichsbürgerjargon die Atmosphäre vergiftenden Kondensstreifen der Flugzeuge, sollen durch diese 6 Meter hohen Stahlrohre aufgelöst werden, sodass die Luft in einem Umkreis von 500, mindestens aber 200 Kilometern, wieder rein wird. Sie soll, Zitat, harmonisierend, Frieden auslösend, auf Menschen und Tiere wirken. Vor dem Haus steht ein Glasschaukasten, in dem auf der einen Seite für einen Biobauern geworben wird und auf der anderen Seite eine sibyllinisch formulierte Hausordnung geheftet ist, unterschrieben mit der Reichsbürger. Am Briefkasten klebt nochmal ein großer Zettel, worauf angebliche Amtspersonen von Finanzamt, Landratsamt, Amtsgericht, Polizei, Gerichtsvollzieher, Zoll etc. vollständiges Haus- und Grundstücksverbot haben. Klingeln an der Tür von Harry Lipke. Im Internet auf der Homepage unter Vigeo Domus, Atrium Optio und Via Vicesco mit Seminar- und Kursprogramm als Geistheiler und Lebensberater für Menschsein zuständig. Eigentümer des Anwesens mit den unverhohlenen Reichsbürgerhinweisen. In dem Schaukasten, da hängt doch eine Hausordnung. Was lachen Sie? Also über den Aushang möchte ich mich jetzt nicht äußern. Aber der ist doch von Ihnen, oder? Ja, der natürlich. Gilt doch hier. Der gilt hier, ja. Woher kommen Sie denn? Wo ich komme? Ja. Aus München. Und in welcher Funktion? Ich bin Journalistin und mache eine Sendung. Da möchte ich das jetzt hier beenden. Warum? Ja, ich habe meine Gründe. Ich kann es Ihnen nicht nennen, will ich auch nicht. Aber ich habe schon mit Journalisten aus München schlechte Erfahrungen gemacht und die brauche ich nicht nochmal. Ja. Ich möchte es dabei lassen, okay? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich möchte es jetzt bitte beenden, ja? Okay? Welche schlechten Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Kein Kommentar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also ich kenne... Nein, gut. Während die Reporterin sich trotzdem die etwas verwahrloste Sphärenharmonieanlage anschauen darf, hat der Mensch Harry, so nennen sich Reichsbürger untereinander, schnell die Hausordnung aus dem Schaukasten entfernt. Also nochmal klingeln, nachfragen. Also mit dem Reichsbürger haben Sie jetzt nichts zu tun. Was ist ein Reichsbürger? Das steht drunter. Ich dachte, Sie könnten mir das sagen. Nein, ich weiß es nicht. Wissen Sie nicht? Ich weiß es nicht, was ein Reichsbürger ist. Darum frage ich Sie, was ist das, wenn Sie danach fragen. Na, weil das unter der Hausordnung stand. Ja, und? Fragen Sie die Frau Merkel? Wie bitte? Fragen Sie die Frau Merkel? Frau Merkel? Ja. Die Bundeskanzlerin? Ja, natürlich. Ja, aber Sie haben das doch drunter. Moment, ich möchte mich nicht weiter äußern. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Da steht drunter der Reichsbürger und ich frage Sie, was damit gemeint ist. Alles gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Der Mensch Harry kam mit seiner Frau Erika, zuständig für bewusste Lebensnahrung, hauptberuflich in der Krankenpflege, vor 5 Jahren aus dem württembergischen Geislingen nach Untertingau, was seinen reichsbürgertypischen Namen auf der Webseite erklärt, Harry von Geislingen. Seine Veranstaltungen haben starken Zulauf. Gerade an den Wochenenden standen da immer so um die 30 Autos mit Kennzeichen, hauptsächlich aus Baden-Württemberg, Hannover, Niederbayern, Österreich und der Schweiz. Große Autos, berichten 2 Rentner aus der Nachbarschaft. Ihr seht, ich habe eigene Kräfte. Weil der Gott dahinter spazieren, dann tut er da irgendwie, was weiß ich, Kraft tanken, Tennos und steht dann der Berg nach und irgendwie will er versuchen mit Magik irgendwie. Also wir zwei brauchen keine Magik, wir sind selber stark nur. Bodenständig und handfest sind nicht nur die Nachbarn. Keine Chance im Dorf für den Sphärenflüsterer. Der war sehr viel bei mir hin, die erste Zeit. Jede Woche einmal, zweimal diskutieren, ob ich nochmal rumkommen darf. Wenn sie so Gemeinschaften haben, gell, das sei hochinteressant. Und habe ich gesagt, jetzt schauen wir mal da. Die Leute, die gefallen mir nicht so. Obwohl sich der Harry wirklich bemüht, im Tischtennisverein TSV Untertingau spielt, Tage der offenen Tür veranstaltet und überhaupt eine gute Nachbarschaft pflegt, in der man sich gegenseitig aushilft und mehr als nur Grüß Gott sagt. Aber dann wollte es halt klein weiß anfangen. Mal den, Und wenn du ein paar Bürger hast und die Bürger sind für das, dann kannst du auch überzeugen mehr. Du kommst ja mit anderen zusammen, also du, das ist super. Das machen wir auch, weil so funktioniert das ja auch bei denen. Ja. Für Quatsch hält der Nachbar auch, dass der Harry den Leuten einreden wollte, keine Steuern mehr zu zahlen. Er war immer bestrebt, dass du auch seine Gesinnung annimmst. Die, wo in der Miete drin war, eine Frau in der Miete drin. Und zu der hat er gesagt, entweder du bist Rechtsbürgerin oder musst ausziehen. Die Untermieterin ist ausgezogen. Vor der Nachbarschaft hat sich der 69-jährige Harry Lipke nie als Reichsbürger vorgestellt. Aber im Internet taucht er, wenn man sich durch die einschlägigen Seiten mit den immer wiederkehrenden Denkschablonen klickt, als Mitglied beim Staatenbund Deutschland auf. Die alte Leier. Es hängt von unserem Bewusstsein ab, was geschieht und wie es funktioniert. Es geht um Informationen in den Energien, um sich mit sprachlich-kulturell identischen Menschen vom Staat zu befreien und eigene Staatsbünde auf den auf Homogenität aufbauenden Sitten und Gebräuchen zu gründen. Zum Beispiel den Bundesstaat Bayern in Landsham, der auch zum Staatenbund Deutschland zählt. Inzwischen ist diese Webseite wie auch die Homepage von Harry Lipke gelöscht. Die Sphärenanlage hat nicht funktioniert. Der Rechtsstaat in diesem Fall dann doch. Ende Oktober wurde der Funkerhof zwangsversteigert. Reichsbürger, noch ein Versuch. Von Untertingau aus 60 Kilometer weiter in den sprichwörtlich hintersten Winkel des Oberallgäus, nach Bolsterlang. 5 Gasthöfe, ein Dorfladen, eine Feuerwehr, eine Bushaltestelle. Bolsterlang hat zwar nur 1.150 Einwohner, aber 215.000 Übernachtungen pro Jahr. Berühmtes Skigebiet, beliebtes Wanderziel. Viele, sehr viele Fremde also, die schon seit sehr vielen Jahren Urlaub in Bolsterlang machen. Und dann 2015. Bolsterlang soll 15 Flüchtlinge aus Nigeria aufnehmen, Familien mit Kindern. Wie Untertingau, wie Landsham, wie jede Kommune. Nur, Bolsterlangs Bürgermeisterin bekommt Angst. Vor den Flüchtlingen, um ihr Häuschen. Biobauer Ulrich Leiner aus dem Nachbardorf kennt nicht wenige, die solchen Angstmacher-Vorträgen im Oberallgäu glaubten. Die Welle ist irgendwie aus der Schweiz rübergeschwappt. Und ganz interessant sind die Vorträge. Da wurde ihnen doch gesagt, bei uns hier im Allgäu, dass mein Eigentum in Gefahr ist. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland wird nicht anerkannt. Und unser Hab und Gut gehört uns im Prinzip rechtmäßig nicht. Dass jeder, der sein Häusle hat, ja, mit seinem Gartenzaun sagt, um Gottes Willen, ich muss jetzt was tun, ich hole mir diesen berühmten gelben Schein zur Sicherung meines Eigentums. Bolsterlangs Bürgermeisterin Monika Zeller besuchte schon 2015 im benachbarten Bezigau den All-Stern-Kongress des gleichnamigen rechtsesoterischen Verlags. Im Frühjahr 2016 stellte sie den Gemeindesaal in Bolsterlang für den bekannten Reichsbürger Markus Heiler zur Verfügung und nahm an dessen Vortrag teil. Dann hat sie den gelben Schein für sich und ihre beiden erwachsenen Söhne im Internet runtergeladen und mit Angaben wie Staatsangehörigkeit Königreich Bayern und Wohnort Deutschland als Ganzes in den Grenzen von 1913 ausgefüllt. Dazu beantragte sie den kleinen Waffenschein. Das war vielen Bolsterlangern zu viel. Lautstark demonstrierten sie durch die Dorfstraße mit Schildern, auf denen sie forderten Intelligenz im Rathaus und Deutsches Reich, das hatten wir doch schon mal, und der Klotz eiert rum und stellt sich dumm. Medien aus der ganzen Republik und dem Ausland reisten an und berichteten. Unter diesem Druck handelte auch Landrat Anton Klotz und meldete den Fall der Landesanwaltschaft im fernen München. Wir müssen natürlich wissen, dass da ein riesen öffentlicher Hype entstanden ist. Das war ja direkt eine Initiative von Bevölkerung, von Menschen aus ihrer Heimatgemeinde, die also massiv Klage erhoben. Es gab ja da Demonstrationsveranstaltungen und das hat uns natürlich zwangsläufig dazu veranlasst, dass wir handeln und entsprechend das ganze Verfahren dann auch nicht mehr selber bearbeiten. In diesem Falle geht es ja um eine Mandatsträgerin, nämlich um eine Bürgermeisterin. Das schmucke Häuschen von Monika Zeller steht mitten im Dorf, am Ende einer Sackgasse, mit idyllischem Garten und einer traumhaften Sicht auf das Alpenpanorama. Klingeln nützt nichts, niemand öffnet. Ans Telefon geht auch niemand. Ihr Anwalt, der als Mitglied der Freien Wähler im Kreistag sitzt und stellvertretender Landrat ist, läuft schimpfend vor der Reporterin weg. Monika Zeller ist auf Tauchstation gegangen. Seit dem 19. Juni 2018 ist die Bürgermeisterin suspendiert. 10 Jahre war sie im Amt. 2 fehlen ihr noch bis zum Rentenanspruch. Sie hat Widerspruch im Disziplinarverfahren eingelegt. Landrat Anton Klotz, CSU. Im Nachhinein, aus menschlicher Sicht, tut es mir wirklich leid, dass es so gelaufen ist. Also die Frau Zeller als Reichsbürgerin bezeichnen, das wäre also völlig absurd. Der Medienrummel war das eigentlich Schlimme. Ein Image-Schaden. Da passt es gar nicht, dass ein halbes Jahr später schon wieder eine Journalistin mit Mikrofon auftaucht. Allgemeines Aufstöhnen. Muss das sein? Es muss. Schließlich ist die suspendierte Bürgermeisterin immer noch Mitglied im Kreistag des Landkreises Oberallgäu. Wie in der Gemeinde Bolsterlang auch hier auf der Liste der Freien Wähler. Seit der Suspendierung hat sie sich krankschreiben lassen. Es sei nicht normal, wie man mit Monika Zeller umgeht, zürnt Hugo Wirtensohn, Kreisvorsitzender der Partei und Vizechef der Bezirksvereinigung Freie Wähler. Wir wissen, sie ist definitiv keine Reichsbürgerin. Und deswegen haben wir auch gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, sich von ihr zu distanzieren. Überhaupt nicht. Nur der Biobauer Ulrich Leiner, für die Grünen in der letzten Amtsperiode im Landtag und als amtierender Kreisrat Amtskollege von Monika Zeller, vermisst die politischen Konsequenzen. Was sie gemacht hat, ist juristisch bewertet. Und diese juristische Bewertung hat zu einer Folge geführt, nämlich dass sie ihr Bürgermeistermandat verloren hat. Die Bürger haben sie aber auch in den Kreistag gewählt, nicht wissend, was sie mit den Reichsbürgern da am Hut hat oder wie der Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Wenn sie wirklich Mumm hätte, dann wäre es von ihr nobel und es wäre auch vernünftig zu sagen, okay, dann verlasse ich auch den Kreistag. Am 25. Januar 2019 erschien Monika Zeller überraschend wieder in ihrem Bürgermeisterbüro in Bolsterlang. Einen Tag zuvor hatte das Bayerische Verwaltungsgericht München ihrem Eilantrag stattgegeben, die am 19. Juni 2018 erfolgte Suspendierung vorläufig, das heißt bis zum Hauptsacheverfahren, auszusetzen. Amtsgericht München, 28. November 2018. Strafsache 840 CS 115 JS 146999/18. Angeklagt ist Gabriele Paul, 62 Jahre, Angestellte im öffentlichen Dienst, wegen Sachbeschädigung. Streifenpolizisten haben sie dabei erwischt, wie sie ein Wahlplakat der CSU mit dem Messer zerfetzt hat. Den Polizisten soll sie erklärt haben, sie sei Reichsbürgerin und müsse deshalb ihre Fragen nicht beantworten. Auf den Zuhörerbänken sitzt der eindeutig zugehörige Fanclub. 4 eher derb aussehende Männer und ein elegant gekleidetes Paar um die 50. Nach dem Prozess werden sie alle zusammen mit der Angeklagten noch lange auf dem Gerichtsflur das Verfahren besprechen, bis die Reporterin mit dem Mikrofon auftaucht und sie äußerst aggressiv werden. 4 junge Wachbeamte sollen im Sitzungssaal aufpassen. Einer bemerkt, dass der gut gekleidete Mann die Gerichtsverhandlung mit seinem Smartphone aufnimmt. Interessiert die Richterin nicht wirklich. Ein anderer Wachbeamter hält zusammen mit dem Fanclub lieber die Reporterin, mit ihrem abgeschalteten Aufnahmegerät klar und deutlich identifizierbar, fest im Blick. Die junge Staatsanwältin, die ältere Richterin und die junge Anwältin sind sich schnell einig. Das zerfetzte Wahlplakat ist eine Bagatelle, im Übrigen so gut wie eigentlich nicht bewiesen. Und der Reichsbürgervorwurf wird gleich ganz unter den Tisch fallen gelassen. Einer, der eifrig in der Zuhörerbank ein Protokoll geschrieben hat, danach auf dem Gerichtsflur. Die Anwälte hat einen guten Job gemacht. Und die Richterin erst recht, oder? Warum haben Sie mitgeschrieben? Kontrolle gemäß 20.2 Satz 1 Grundgesetz, Kontrolle. Bin bundesweit unterwegs bei vielen Gerichten. Kontrolle der Staatsorgane? Genau, der Verwaltung, der BRD-Verwaltung. Warum nicht? Wird auch mal Zeit, oder? Hat einen guten Job gemacht übrigens, die Richterin hat einen guten Job gemacht. Hab mich auch bedankt bei Ihnen. Weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Ich habe mich auch bei Ihnen noch bedankt. Und die nach Einstellung des Verfahrens so gut wie freigesprochene Reichsbürgerin? Schon wieder ein Déjà-vu. Darf ich Sie noch? Schau uns ab! Will nicht, dass Sie mich da aufnehmen. Und warum nicht? Darf ich Ihnen doch eine Frage stellen. Nein, dürfen Sie nicht. Ich will nicht und es ist eine klare Meinungsäußerung. Und ich will auch nicht. Und warum wollen Sie nicht? Weil das ist meine Privatsache und das muss reichen. Sie wissen doch gar nicht, was ich Sie fragen will. Nein, ich sage nichts. Ich will nichts sagen. Ich empfühle mich belästigt von Ihnen. Können wir da was machen? Ich will nichts sagen. So sind sie, die Reichsbürger. Und was können wir da machen? BRD, nein, danke. Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr. Ein Feature von Rosemarie Bölz, gesprochen von Nina West und Joachim Schönfeld, Ton Hermann Leppich, in der Regie Clarisse Cussey und Redaktion hatte Carsten Burtke.